Deutschlandfunk Kultur Interview. Neue Verhandlungen mit der EU über die irische Frage, das hat Theresa May angekündigt. Die britische Premierministerin sieht darin die Lösung ihrer Probleme und hofft darauf, dass das Unterhaus dann das Brexit-Abkommen annimmt. Für heute wird eine offizielle Reaktion der EU erwartet. Die Situation ist deswegen so schwierig, weil zusammen mit Großbritannien auch Nordirland aus der EU austreten würde und an der Grenze zu Irland entstünde dann eine EU-Außengrenze mit weitreichenden Folgen. In der nordirischen Hauptstadt Belfast lehrt und forscht Duncan Morrow an der Ulster University. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Fokus bei der Beobachtung, der liegt ja seit Wochen auf Großbritannien. Aber wie reagieren die Nordiren eigentlich auf die ungeklärte Brexit-Frage? Ja, Politikwissenschaftler würden normalerweise Nordirland als eine tief gespaltene Gesellschaft bezeichnen. Und das heißt, dass eine Hälfte der Bevölkerung fühlt sich als irisch und die andere Hälfte fühlt sich als britisch. Deswegen wäre eine harte Grenze, sogar eine EU-Außengrenze, wie Sie das beschrieben haben, wäre für uns eine sehr schwierige Frage zu lösen, weil für uns haben wir seit Jahren diesen Friedensprozess gehabt. Und im Friedensprozess gab es immer eine offene Grenze. Also eine harte Außengrenze wäre für uns sehr schwierig innenpolitisch. Und die Leute reagieren eigentlich sehr nervös darauf, würde ich sagen. Sie sind ja Politikwissenschaftler, Sie sind Nordire. Spüren auch Sie so zwei Seelen in Ihrer Brust? Ja, man sieht das jeden Tag eigentlich in der Post. Aber es ist komisch hier, seit Jahren haben wir seit 2 Jahren haben wir keine Regierung gehabt, weil die Spaltungen in der Politik so groß waren, dass sie keine Regierung zustande bringen haben können. Und deswegen in der Politik ist eigentlich sehr wenig los, aber im Privatleben spricht man eigentlich von nichts anderes. Wir reden über nichts anderes, könnte ich sagen. Und es ist dann diese Nervosität steigt in der letzten Wochen, würde ich sagen. Es gibt auch ganz massive Auswirkungen, ganz bedrohliche Auswirkungen, nämlich mehrere Bombenanschläge zum Beispiel in Londonderry, gerade mal 2 Stunden von Belfast entfernt. Was bedeutet das für Sie? Also ich würde sagen, es gibt zwei Seiten von sowas. Es gab immer Gruppen, die sich unter Friedensprozess widersetzten. Sie waren dagegen. Und diese Bombenanschlägerei sind nicht normal, aber sie ab und zu mal haben sie passiert und sie sind sicherlich eine Minderheitssache. Aber in dieser Atmosphäre gibt es immer die Möglichkeit, dass die Spaltungen vertieft und deswegen sind wir auch diese Nervosität, diese Spannungen in der Gesellschaft werden wahrscheinlich tiefer dadurch. Und es ist irgendwie, wie kann ich das beschreiben, als ob die Leute einatmen, keiner weiß, wie das dann weitergeht. Und ja, und deswegen würde ich sagen, ist es gefährlich, was jetzt passiert. Fürchten Sie, dass alte Konflikte wieder aufbrechen? Ja, in dem Sinn wahrscheinlich nicht sofort, weil so viele Leute gegen Gewalt hier sind. Aber es ist in einer gespaltenen Gesellschaft immer möglich, dass wenn die eine Seite beginnt, dass die andere Seite reagiert und dass auf einmal man sich in einen Konflikt wieder findet. Aber ich würde sagen, es ist irgendwie eine Furcht von den Leuten, weil ich bin jetzt 50 Jahre alt. Gewalt war in meiner Kindheit, würde ich sagen, allzu normal. Und ohne es zu übertreiben, gab es jeden Tag in Belfast Sachen, also Vorfällen. Und Soldaten auf der Straße, ganz normal. Als ich in die Schule war, sind wir früh nach Hause geschickt im Winter, damit wir nach Hause so früh kommen könnten und sowas. Und meine Kinder. Noch bei der Helligkeit, also bei Tageslicht. Bei Tageslicht, ja, genau. Und meine Kinder wissen nichts davon, würde ich sagen. Wir haben in den letzten 20 Jahren eigentlich ein ganz normales Leben gelebt. Aber sicher in meiner Generation fürchte immer. Und das liegt auf die Leute, würde ich sagen, auf ihre Schulter. Man spürt das irgendwie jetzt, diese Spannung. Wie erleben Ihre Kinder das jetzt? Wie sprechen Sie auch darüber? Versuchen Sie das zu erklären, die Situation von vor 20 Jahren und heute und auch der Blick vielleicht dann in die Zukunft? Ja, natürlich reden wir darüber und würde ich sagen, es ist auf der einen Seite so, dass sie nichts von der Gewalt wissen. Sie wissen von den Spaltungen noch und sie können eigentlich irgendwie mitkommen damit. Aber sie haben wahrscheinlich gedacht, das war in der Vergangenheit und jetzt weiß keiner, wie sich die Sache weiterentwickeln wird. Ich möchte es nicht übertreiben, ich möchte nur sagen, es ist irgendwie in der Luft und wenn man von Bomben wieder hört, natürlich geht man zurück an diesen Zeiten. Täglich pendeln 30.000 Menschen über die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Ist überhaupt vorstellbar, dass diese Grenze ja eine feste Grenze wird, eine geschlossene Grenze? An und für sich nichts, würde ich sagen. Die Grenzen in Nordirland sind historisch gemacht worden, wie sagt man das, die kommen aus einer ganz bestimmten historischen Zeit und die Leute pendeln immer zwischen die zwei Staaten sozusagen, weil zum Beispiel es gibt Bauernhöfe, wo es einen Teil in Nordirland gibt und dann auf der anderen Teil ist eigentlich in der Republik Irland. An meiner Uni 20% von unseren Mitarbeiter in einem Teil, also in Derry im Nordwesten von Irland, wohnen im Südirland. Also man kann das irgendwie kaum vorstellen. Man kann sich das kaum vorstellen, dass eine harte Grenze eigentlich kommt. Und dazu kommt es, dass es in Teilen von der Gesellschaft ein großer, teils gewalttätiger Widerstand gegen Grenzen war. Und man weiß nicht, wie man eigentlich eine Grenze hinstellen könnte. Also die sind wirklich große Fragen für uns. Wenn die britische Premierministerin jetzt nach mir bei Ihnen anruft und sagt, irgendwie danken, was soll ich tun, was sagen Sie ihr dann? Also meinerseits würde ich sagen, wir brauchen dringend ein Abkommen mit der EU. Und für mich, ich möchte zugeben, was die Sachen, was die irische Regierung vorschlägt, also das heißt bei uns den Backstop, das heißt die letzte Lösung, wäre, dass wir diese Grenzen offen halten, bis zum wir irgendeine andere Lösung finden. Also das wäre für mich wichtig. Aber es gibt auch in Nordirland eine große Partei, die stark vertreten ist in der britischen Regierung, die sich stark für Brexit einsteigt. Und deswegen, auch wenn es nur Wochen weg ist, wissen wir noch nicht, wie das ausgehen wird. Aus Belfast, der Politologe Duncan Murrow. Ich sage herzlichen Dank. Ja, bitte.